Manfred Röder aber vertritt diese Behauptungen vehement. Das Reich bestehe fort. Kriegsverbrecher Dönitz, in der NS-Diktatur Oberbefehlshaber der Kriegsmarine und nach Hitlers Tod noch kurzzeitig Chef einer provisorischen Regierung mit Sitz in Flensburg-Mürwik, sei weiterhin Reichspräsident. Röder greift damit Ideen auf, die rechtsextreme Parteien schon in den 1950er Jahren formulieren. Die beiden großen Parteien, die 1952 verbotene Sozialistische Reichspartei und die Partei, die später die SAP-Kader aufgenommen hat, die konkurrierende Deutsche Reichspartei, beziehen sich beide nicht zufällig auf das Deutsche Reich. Sie behaupten nicht zufällig eine Kontinuität und sie beziehen sich nicht zufällig auf Dönitz als sozusagen letztes legitimes Staatsoberhaupt Deutschlands. Keine Fahne. Keine Fahne. Nein, keine Fahne. Keine Fahne. Überhaupt nicht. Sie, Entschuldigung, Sie sind der Wirt, ja? Ich bin der Wirt, ja. Und Sie möchten nicht, dass wir hier die Fahnen aufhängen? Gut. Wir brauchen keine Fahnen, wir sind sowieso im Exil. Röder spricht an der Seite von Thies Christoffersen vor etwa 50 Anhängern in einem Lokal in Padborg, Dänemark. Und damit außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der deutschen Polizei. Sondern wir führen diesen Kampf, bis wir wieder in Deutschland bestimmen können, wie unser Volk leben will. Eigentlich hatte Thies Christoffersen den Reichstag bereits für den 23. Mai 1975 im Deutschen Haus in Flensburg einberufen. Doch dort kommt es zu einer Eskalation. Das wird die Reichsbürgergruppe allerdings nicht davon abhalten, die Vorform einer Art Fantasiestaat aufzubauen. Auf der Suche nach einem Indiz für eine mögliche Verwandtschaft mit Thies Christoffersen frage ich als erstes bei meiner Oma nach. Aber sie kennt auch nur die Geschichte von den zwei in grauer Vorzeit getrennten Linien. Die Geschichte, die ihr 1998 verstorbener Mann immer erzählt hat. Ich kann dir eigentlich auch nichts anderes als dein Opa erzählen. Ich muss es also anderswo weiterprobieren. Immerhin habe ich schon Kontakt zu jemandem aus Thies Christoffersens Heimatdorf Moorkirch aufgenommen. Der ewige Faschist. Eine Spurensuche. Radio- und Podcast-Serie von Klaas Christoffersen und Norbert C. Folge 1. Die Fußnote Christoffersen. Es sprachen der Autor Klaas Christoffersen sowie Christian Redl, Beate Rüsop, Wanda Perlwitz und Steffen Siegmund. Technische Realisation: Frank Albicker, Alisa Wisotzki, Nicole Graul und Angelika Körber. Regie: Alexander Schumacher. Redaktion: Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.